wickedness increase, wickedness increase. Besten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger auf 104,8 MHz. Sachzwang FM heute wieder mit einem Thema, das dem Titel der Sendereihe alle Ehre macht. Titel ist heute Kapitalakkumulation überall. Das 20. Jahrhundert. Dazu gibt es heute einen Aufsatz von Robert Kurz, der gleichzeitig ein Kapitel aus seinem Schwarzbuch Kapitalismus ist. Schwarzbuch Kapitalismus, ein Abgesang auf die Marktwirtschaft, so der Untertitel dieses Buchs. Das ist passend zum ausgehenden Jahrhundert im Eichborn Verlag 1999 erschienen. Und den Auszug, den wir hören werden, der ist in dem Buch betitelt Der verlorene Traum und der kapitalistische Furor. Darin wird die ökonomische Krisengeschichte und die verschiedenen politischen Regimes am Beispiel des amerikanischen Liberalismus, des sowjetischen Realsozialismus und des deutschen Nationalsozialismus nachgezeichnet. Verschiedene Varianten kapitalistischer Regimes eigentlich. Und dieses Kapitel, das ist eingeordnet in dem Buch, in dem Schwarzbuch Kapitalismus, in den größeren Abschnitt Die Geschichte der zweiten industriellen Revolution. Sachzwang FM möchte damit etwas der Mythenbildung entgegenwirken. Es habe sich beim Nationalsozialismus oder anderen Faschismen oder auch dem sowjetischen realsozialistischen System und seiner Nachfolger nicht um kapitalistische Spielarten von Gesellschaft gehandelt. Für die nächsten 2 Stunden wünscht also erbauliche Unterhaltung Dr. Indoktrinator. Die kapitalistische Metamorphose der zweiten industriellen Revolution lässt sich als die Herausbildung identischer Grundstrukturen im Systemzusammenhang des Durchbruchs zum fordistischen Vollkapitalismus für die Sowjetunion, das nationalsozialistische Deutschland und die USA gleichermaßen darstellen. Vor diesem gemeinsamen Hintergrund werden dann aber auch die historischen Unterschiede deutlich. Das gilt zunächst und ganz besonders für die staatskapitalistische Sowjetunion. Diese Gesellschaft kann im Verhältnis zu den USA und Nazi-Deutschland als die im strengen Sinne historisch ungleichzeitige betrachtet werden, als Prototyp der staatsökonomischen nachholenden Modernisierung im 20. Jahrhundert. Hier ist ebenso wie später in China und in den nationalen Revolutionen der Dritten Welt das Pathos der Französischen Revolution herauszuhören. Als französische Revolutionen des Ostens und des Südens repräsentierten diese Regimes ein wirklich jugendliches Stadium des modernen warenproduzierenden Systems und seiner abstrakten Arbeit, gewissermaßen zeitrelativistisch einen früheren Aggregatzustand. Was das diktatorische Moment anbelangt, war demzufolge die Sowjetunion im Vergleich zum deutschen Nationalsozialismus keine Krisen-, sondern eine Entwicklungsdiktatur. Immanent betrachtet ist das ein entscheidender Unterschied. In diese Konstellation eingeschlossen ist eine gewisse historische Zwangslage für die sowjetische nachholende Modernisierung. Und genau auf dieser Ebene hätte eine Relativierung und Historisierung des sogenannten Stalinismus oder überhaupt der Sowjetdiktatur anzusetzen, also genau umgekehrt wie beim Historiker Nolte. Nicht etwa, um die spezifischen sowjetischen Staatsverbrechen zu entschuldigen, sondern um einer Problemlage kapitalistisch peripherer Weltregionen gerecht zu werden, die für Nazi-Deutschland eben gerade nicht geltend gemacht werden kann. Diese Zwangslage der Sowjetunion war eine doppelte. Zum einen konnte sie keinen grundsätzlich anderen Entwicklungspfad mehr einschlagen als den vom westlichen Kapitalismus vorgezeichneten, auch wenn sie sich kapitalismuskritisch legitimierte. Aber diese Legitimation konnte eben nur noch die Konkurrenz der nachholenden Peripherie gegenüber dem Zentrum ausdrücken. Historisch war der Weltprozess bereits im 18. Jahrhundert und in mancher Hinsicht noch früher entschieden worden. Die Späteinsteiger des 20. Jahrhunderts gingen zwar von anderenorts bereits Geschichte gewordenen Bedingungen aus, aber sie befanden sich natürlich nicht wirklich im 17. oder 18. Jahrhundert, sondern agierten in einer bereits kapitalistisch umgeformten Welt. Das war nicht nur die Welt da draußen, weit weg im Westen, sondern auch die Präsenz des kapitalistisch vorausgeeilten Westens im Inneren dieser Gesellschaften selbst. Und zwar nicht nur in technischer Hinsicht oder als längst objektivierte Abhängigkeit der Peripherie vom Weltmarkt und seinen Kriterien. Vielmehr war auch das Weltbewusstsein bereits ein kapitalistisch geformtes, das von kapitalistisch geprägten Medien, kapitalistische Kategorien und Kriterien in die Intelligenz aller Weltregionen getragen hatte. Und in diesem Sinne war der kopierte Marxismus der Sowjetideologie keineswegs allein ein Produkt der russischen Unterentwicklung unter dem Zarenregime, sondern vor allem eine Erscheinungsform des kapitalistisch domestizierten, sozialistischen und Arbeiterklassenbewusstseins im Allgemeinen. Daher auch die Emphase der Westernization bei Lenin und Stalin. Als Ableger und integraler Bestandteil der vom Westen ausgehenden staatssozialistischen Ideologie war der russische Bolschewismus bereits gefiltert durch die westliche Geschichte der Anpassung an die abstrakte Arbeit des warenproduzierenden Industriesystems. Woher sollte da eine unschuldige Neubestimmung gegen den Strom der Geschichte kommen? Zum anderen aber bedeutete diese Ungleichzeitigkeit in einer von den Standards des zeitgenössischen Kapitalismus bestimmten Welt, dass auch der Nachtrag auf dem vom Westen vorgezeichneten Entwicklungspfad nicht einfach bloß denselben Prozess mit derselben Geschwindigkeit wiederholen konnte, sondern auf dem Niveau des 20. Jahrhunderts einsteigen musste. Einerseits wiederholte sich also die sogenannte ursprüngliche Akkumulation des Kapitals in den staatsökonomischen Formen des 17. und 18. Jahrhunderts mit einer veränderten staatssozialistischen Legitimation. Andererseits musste dieser Prozess unter hohem Kapitaleinsatz bereits als industrieller stattfinden. Und nicht nur als industrieller schlechthin, sondern unter den Bedingungen und in den Formen eines Proto-Fordismus. Die Belastung, die den Massen auferlegt wurde, war also eine doppelte. Sie hatten nicht nur die Kosten und die Gräuel der Implementierung eines modernen warenproduzierenden Systems zu tragen, sondern auch die Kosten einer aus dem Boden gestampften Industrie mit zeitgenössischen Produktivitätsstandards. Was heute als Verbrechen des Kommunismus in der apologetischen Literatur westlicher hurra-demokratischer Ideologen akribisch aufgelistet wird, war nichts anderes als die zeitlich komprimierte Wiederholung der frühkapitalistischen Schrecken. Die Lager des Gulag als die Konsequenzen einer vermeintlich antikapitalistischen Alternative zu definieren, womit natürlich jeder Gedanke an eine wirkliche Alternative ausgetrieben werden soll, und dabei die Hölle der kapitalistischen Durchsetzungsgeschichte über mehrere Jahrhunderte hinweg schlicht zu vergessen. Auf diesen Einfall können nur in demokratischer Verdrängungsleistung geschulte wissenschaftliche Historiker kommen. Die Hungersnot der frühen 30er Jahre mit Millionen von Toten war die Folge einer rigiden Industrialisierungspolitik, deren Kosten besonders aus der großen Masse der Landbevölkerung herausgepresst wurden. Ein volles Jahrzehnt dieser ungeheuren Repression müsste allerdings, wenn man schon akribisch zu zählen anfängt, gegen ein bis zwei volle Jahrhunderte derselben Qualität aufgerechnet werden, die in der westlichen Modernisierungsgeschichte angefallen waren. Aber Menschenleben kann man so nicht aufrechnen. Mit alledem ist immer nur gesagt, dass das moderne warenproduzierende System in keinem Fall die Leidenskosten seiner Durchsetzungsgeschichte wert ist. Die Menschenopfer der sowjetischen Industrialisierung waren jedoch nicht den Folgen einer kapitalistischen Krise geschuldet, sondern einem gewaltsamen Aufbau von staatskapitalistischen Industriesystemen und der Durchsetzung von Normen der abstrakten Arbeit. Zur selben Zeit, als der vorausgeeilte Westen im Strudel der Weltwirtschaftskrise versank und die Irrationalität eines entwickelten Kapitalismus sich an der massenhaften Stilllegung der Produktion erwies, hatte die Sowjetunion hohe Wachstumsraten. Die aus der Bevölkerung herausgepressten Mittel verwandelten sich in Geldkapital, mit dem im Ausland Investitionsgüter für die Industrialisierung eingekauft wurden. Der US-amerikanische Journalist Knickerbocker schrieb darüber 1931 sogar einen Bestseller mit dem Titel »Der rote Handel lockt«. Dabei fielen hohe Milliardenbeträge an. Es ist eine der bösen Ironien der Geschichte, dass die forcierte Industrialisierung der Sowjetunion auf diese Weise sogar dämpfend, wenn auch nicht entscheidend, auf die westliche Weltwirtschaftskrise wirkte. Fritz Bleich schreibt hierüber: Die Sowjetunion war als einziger bedeutender Staat der Weltwirtschaftskrise entgangen. Eine ganze Anzahl deutscher Facharbeiter war in sowjetischen Fabriken beschäftigt und ihre Entlohnung war, wie selbst Industrielle zugestanden, nicht ungünstig. Doch nicht genug damit. Die Sowjetunion sicherte durch ihre Nachfrage nach Industriegütern auch Arbeitsplätze in Deutschland. 1931 wurden 74% der von Deutschland ausgeführten Werkzeugmaschinen an sowjetische Betriebe geliefert. Oh no. während die westliche Welt eines schon gealterten Kapitalismus an ihre Grenzen zu stoßen und den Übergang zur zweiten industriellen Revolution nicht mehr zu bewältigen schien, hoffte die Sowjetunion darauf, sich mit den Methoden frühkapitalistischer Grausamkeit an die Spitze der Weltentwicklung setzen zu können. Sie tat das mit der Emphase einer historischen Berechtigung, nämlich mit dem Willen der Nachzügler, sich nicht zum abhängigen und ausgebeuteten Hinterland der kapitalistischen Zentren degradieren zu lassen. Dieser Impuls, im Namen eines gleichberechtigten Eintritts in den industriellen Weltmarkt die Gegenwart der Zukunft aufzuopfern, trug dazu bei, den Leiden und Grausamkeiten einen relativen Sinn zu verleihen und ihre mörderischen Konsequenzen zu verdrängen. Aber nicht nur in diesem Sinne ist eine Relativierung und Historisierung der sowjetisch-stalinistischen Diktatur angebracht, die das Problem der historischen Ungleichzeitigkeit berücksichtigt, statt es unter den Tisch fallen zu lassen. Darüber hinaus ist ein Moment dieser Diktatur zu benennen, das wirklich auf die Zukunft verweist, wenn auch nur in negativer Form. Indem nämlich die staatskapitalistische Entwicklungsdiktatur die nachholende Modernisierung im Konkurrenzverhältnis zum Westen auch mit einer Konkurrenzideologie legitimierte, bekanntlich dem Marxismus, enthielt sie einen zusätzlichen Selbstwiderspruch des Bewusstseins. Natürlich wurde die Marx'sche Theorie, die ja schon in einer vom westlichen Arbeiterbewegungsmarxismus kopierten Gestalt übernommen worden war, unter dem Druck einer frühkapitalistischen, ursprünglichen Akkumulation noch weiter verzerrt, verhärtet und dogmatisiert. Gerade die einst vom Liberalismus ererbten Bestandteile der Marx'schen Theorie, die dieses Denken einer radikalen sozialen Emanzipation mit kapitalistischen Kategorien kontaminiert hatten, bildeten in vulgarisierter Gestalt den Kern der staatskapitalistischen Modernisierungsideologie. Hier wurden die Armeen der Arbeit aus dem Kommunistischen Manifest zum Legitimationsmodell eines äußerst rohen, geradezu primitiven Proto-Fordismus. Aber der andere Marx, der Kritiker des modernen Fetischismus von abstrakter Arbeit und selbstzweckhafter Verwertung des Werts, konnte dennoch selbst in diesem Kontext nicht völlig unterdrückt werden. Dieses Denken der Emanzipation von den Zumutungen des modernen warenproduzierenden Systems, dem kein sozialer Bewegungsimpuls mehr entgegenkam, spukte gewissermaßen als Gespenst in der sowjetischen Legitimationstheorie. Die marxische Idee, die beiden Pole abstrakter kapitalistischer Allgemeinheit der Gesellschaft, Geld und Staat, positiv aufzuheben durch einen Verein freier Menschen, wie Marx den Kommunismus nennt, quälten die Sowjetideologie als Stimme eines schlechten theoretischen Gewissens. Daher die bandwurmartig sich fortpflanzende und Bibliotheken füllende Literatur, die das seltsame Thema erörterte, warum es auch im Sozialismus Warenproduktion und abstrakte Arbeit geben müsse. Nicht ohne Grauen sind auch die halsbrecherischen Argumentationsfiguren eines Stalin zu lesen, der unbedingt die Absurdität beweisen wollte, dass das marxische Programm einer Zurücknahme des entfremdeten modernen Staatsapparats in die Selbstorganisation der Gesellschaft ausgerechnet die Form einer besonders rigiden Staatsmaschine annehmen müsse. Nichts dergleichen war und ist jemals das Problem eines ordinären, genuin westlichen Kapitalismus, den bei seinen Untaten noch nie ein theoretisches Gewissen geplagt hat. In der sowjetischen nachholenden Modernisierung, allgemein in der Ideologie der verhausschweinten Arbeiterbewegung und der Linken überhaupt, war also und ist bis heute ein uneingelöstes Moment enthalten. Jener Traum, von dem Marx einst gesprochen hatte und der sich nur dann einlösen lässt, wenn eine soziale Bewegung, die sich nicht mehr als das sich selbst verkaufende Vieh der Arbeitsmärkte definieren lässt, und eine theoretische Kritik des modernen Fetischsystems zusammenkommen. Die Kluft zwischen diesen beiden Polen der Emanzipation, die seit dem historischen Auseinanderfallen der frühkapitalistischen Sozialrevolten und der nicht integrierbaren Elemente der marxischen Theorie gähnt, ist bis heute nicht geschlossen. Dieser uneingelöste Traum spukte jedoch nicht nur als theoretisches Gespenst, er war auch im institutionellen Gefüge der Sowjetunion enthalten. Der Begriff des Sowjet verweist auf einen sozialen Impuls, der rasch wieder verschwand und von den Brutalitäten der nachholenden Modernisierung aufgesaugt wurde, aber dennoch nicht unerwähnt bleiben kann. Sowjet als Präfix lässt heute automatisch an die untergegangene Staatsmaschine Stalins und seiner Nachfolger denken, an das Regime einer Entwicklungsdiktatur. Bekanntlich handelte es sich aber ursprünglich um die Räte, die Selbstverwaltungsorgane der Produzenten, mit einem Anspruch, der auch schon in den Prinzipien der Pariser Kommune aufgeschieden war. Nämlich alle gesellschaftlichen Angelegenheiten, den Einsatz der Ressourcen und modernen Produktivkräfte, einem Diskussions- und Entscheidungsprozess unter Beteiligung aller Gesellschaftsmitglieder zu unterwerfen. Dieser Anspruch einer umfassenden Selbstorganisation brach sich in der Russischen Revolution nicht allein an einer mangelnden Entwicklung der Produktivkräfte, sondern mehr noch daran, dass das Weltbewusstsein unter Einschluss der sozialistischen Arbeiterbewegung bereits durchgehend kapitalistisch kontaminiert war. Die Idee der Selbstverwaltung durch Räte blieb so wie bei der Pariser Kommune klassen- und organisationssoziologisch beschränkt, während die gesellschaftliche Form von warenproduzierender Geldwirtschaft und abstrakter Arbeit als natürliches Bezugssystem erschien und gar nicht als unvereinbar mit dem Anspruch der freien und bewussten Selbstorganisation begriffen wurde. Eine bewusste Diskussion und gemeinsame Entscheidung über die Verwendung der Ressourcen, ausgerechnet in den Kategorien einer blinden, selbstzweckhaften Gesellschaftsmaschine, ist jedoch eine logische und praktische Unmöglichkeit. Insofern war es nicht einfach die Aushebelung der Räte durch die Parteidiktatur, die das Projekt der gesellschaftlichen Selbstverwaltung zerstört hat, wie einige selber noch organisationssoziologisch beschränkte Kritiker der sowjetischen Entwicklung meinten, sondern die Fesselung des Massenbewusstseins selber in den Formen kapitalistischer Reproduktion. Trotzdem bleibt es der Horizont sozialer Emanzipation, die fortgeschrittenen Produktivkräfte durch einen umfassenden gesellschaftlichen Diskussionsprozess zu steuern, statt durch die Pseudophysik der Märkte und ihrer nicht verhandelbaren, vermeintlichen Naturgesetze. Es war kein anderer als Henry Ford, der im Rätegedanken die größte Gefahr für die kapitalistische Gesellschaftsmaschine witterte. Sobald die Räte die Leitung der russischen Fabriken in die Hand nahmen, ging alles dem Ruin und Verderben entgegen. Die Diskussion gewann die Oberhand über die Produktion. Klar, vom Standpunkt des kapitalistischen Selbstzwecks aus müssen langwierige Debatten über Sinn und Zweck dessen, was da produziert wird und unter welchen Bedingungen, mit welchen Folgen und so weiter, als völlige Zeitverschwendung, als bloßes Geschwätz, und letztendlich als Ruin und Verderben erscheinen. Produzenten sollen nicht diskutieren, sondern ihre Energie in hochverdichteter Form optimal verausgaben, damit sie in Geld verwandelt werden kann, und ansonsten das Maul halten im abstrakten Funktionsraum des Kapitals. Denn da der Selbstzweck der Verwertung jedem qualitativen Gesichtspunkt und dem Wohlbefinden der Produzenten sowieso unerbittlich vorgelagert ist, dürfen die Menschen nicht fragen und klären, was sie eigentlich von der Produktion haben, sondern genau umgekehrt fragt gewissermaßen die verselbstständigte Produktion zuerst, ob sie etwas, nämlich ausreichenden Überschuss in der Geldform, von den Menschen hat. Ford brauchte sich allerdings keine allzu großen Sorgen zu machen. Die Räte degenerierten schnell zu einer bloßen Attrappe der Selbstorganisation, indem die gesellschaftliche Reproduktion jener fordistischen Zielsetzung unterworfen wurde, welche die staatssozialistischen Protagonisten bereits verinnerlicht hatten, auch wenn die Realisierung dieser Prinzipien noch einen langen Weg benötigen sollte. Mit fast denselben Worten wie Ford geißelte Lenin schon kurz nach der Oktoberrevolution die Neigung, Taten durch Diskussionen, Arbeit durch Gerede zu ersetzen. Juli 1923 wurde in der Sowjetunion allen Ernstes eine sogenannte Zeitliga gegründet, die durch fordistische Massenerziehung das Diktat der abstrakten kapitalistischen Fließzeit im gesellschaftlichen Bewusstsein durchsetzen sollte. Verräterisch, aber ganz fordistisch und führersozialistisch naiv hieß es dazu: Der Kampf um die Zeit ist ein Kampf um eine neue Lebensweise. Und die entsprechenden Verlautbarungen der Zeitliga ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die Zeitliga ist ein kollektives Propagandamittel zur Einführung des Amerikanismus im besten Sinne dieses Wortes. Unsere Arbeit ist unser Leben. Die Zeitkarten betrachteten wir und betrachten wir als nützliches Mittel der Selbstdisziplin, des Trainings, der Erarbeitung eines Bewusstseins von der Zeit. Aber die Zeitberechnung ist nicht für sich selbst notwendig und wertvoll, sondern bloß als Mittel für die richtige Planung der Zeit. Es ist den Hofsängern der westlichen Marktwirtschaftsdemokratie offenbar entgangen, dass gerade die staatsterroristischen Momente in der russisch-sowjetischen Entwicklungsdiktatur als integralen Bestandteil die Propaganda des sogenannten Amerikanismus enthielten was darauf hindeutet, dass es die Westernization selbst war, die unter den russischen Bedingungen nur die Form einer Diktatur annehmen konnte. Oder anders gesagt, die Westernization als staatskapitalistische Zwangsindustrialisierung war es, die den selbstorganisatorischen Impuls der Räte zum Absterben verurteilte. Kein anderer als Stalin brachte diese Adaption an die abstrakte kapitalistische Leistungsideologie auf den Punkt. Der amerikanische Leistungswille ist jene unüberwindliche Kraft, die kein Hindernis kennt oder anerkennt. Die Kombination aus dem russischen revolutionären Schwung und dem amerikanischen Leistungswillen ist der Kern des Leninismus. Aufs Ganze gesehen war die sowjetische Diktatur einerseits Fleisch vom Fleische der fordistischen zweiten industriellen Revolution im Kontext einer nachholenden Modernisierung und ursprünglichen Akkumulation des Kapitals. Ihre Differenz und relativierende Historisierung lässt sich andererseits mit den Momenten der Ungleichzeitigkeit sowohl in Richtung Vergangenheit als auch in Richtung Zukunft begründen. Für die Vergangenheit als das Recht der historischen Nachzügler, sich mit allen, auch den schlimmsten Mitteln dagegen zu wehren, als Hinterhof und Abfallkübel der westlichen kapitalistischen Zentren für ewig peripher bleiben zu müssen. Für die Zukunft als das uneingelöste und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte emanzipatorische Moment der marxischen Theorie und der Räteidee in der sowjetischen Legitimationsideologie. Nichts dergleichen lässt sich für die Relativierung von Nazi-Deutschland anführen. Ernst Nolte zum Beispiel versucht gar nicht erst, seine einschlägigen Bemühungen aus der strukturellen und historischen Position des Nationalsozialismus selber und von innen heraus zu begründen, sondern er weicht von vornherein auf eine äußerliche und projektive Argumentation aus, nämlich die angeblich kausale Vorgängigkeit der sowjetischen Staatsverbrechen. Was großenteils selbst auf dieser Ebene nicht stimmt, weil die schlimmsten Gräuel der sowjetischen Zwangsindustrialisierung erst nach Hitlers Machtantritt stattfanden. Auch für die USA lässt sich hinsichtlich der Leiden und sozialökonomischen Katastrophen in der Weltwirtschaftskrise keine relativierende Historisierung herleiten. Dieser weltweite Zusammenbruch war ebenso wie die Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs ein direkter Ausdruck und Ausbruch der entwickelten kapitalistischen Irrationalität im gescheiterten Anlauf zur zweiten industriellen Revolution, ohne auch nur ein einziges legitimierendes Spurenelement. Wenn die Weltwirtschaftskrise in Deutschland zur Krisendiktatur führte, während in den USA die liberal-demokratische Fassade stehen blieb, so war dies einer anderen relativen Ungleichzeitigkeit innerhalb des Westens selbst geschuldet. Dabei sind allerdings einige Differenzierungen vorzunehmen. So muss geklärt werden, warum sich die Verlaufsformen der westlichen Krise paradigmatisch in den USA und in Deutschland zuspitzten. Zunächst einmal waren diese beiden Länder unter den entwickelten westlichen Industriestaaten am stärksten von der Krise betroffen. Deutschland, weil es durch die ökonomischen Folgen des Ersten Weltkriegs am tiefsten erschüttert war, die USA, weil sie das Zentrum der spekulativen Steinexpansion bildeten. England und Frankreich dagegen waren relativ weniger betroffen, wenn auch natürlich nicht unbeeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund wurde ein entscheidendes Moment der Ungleichzeitigkeit zwischen Europa und den USA in Deutschland besonders drastisch wirksam, nämlich das unterschiedliche Verhältnis von Funktionseliten und sogenannter Arbeiterklasse. Beiderseits des Atlantik war die Domestizierung des Menschenmaterials längst abgeschlossen, aber in jeweils anderen Formen. Gleichsam jungfräuliche Kapitalismus der USA hatte im Gegensatz zu Europa keinen Unterbau sedimentierter, früherer, patriarchaler Herrschaftsverhältnisse. Die demokratische Diktatur oder diktatorische Demokratie allseitiger Markt- und Geldbeziehungen ohne große ständische Friktionen war hier bereits der historische Ausgangspunkt gewesen. Daher stieß die neue negative Egalität von fordistischen Funktionsmenschen auf keine starken Hindernisse und konnte sich viel leichter durchsetzen als in Europa. Die domestizierte Arbeiterklasse war bereits hochgradig individualisiert. Bekanntlich hat es eine mit den europäischen Dimensionen vergleichbare organisierte Arbeiterbewegung in den USA nie gegeben. Sie war auch gar nicht in demselben Maße notwendig, weil die Arbeitskraft niemals ständisch gebunden war und von vornherein die staatsbürgerlichen Rechte eines kapitalistischen Gesellschaftsatoms besaß. Diese bereits fortentwickelte Individualisierung führte dazu, dass die Krise im Vergleich zu Europa viel stärker als Privatsache erlebt wurde und das staatlich-politische System so gut wie gar nicht erschüttern konnte. Mitten in der Weltwirtschaftskrise berichtete der Journalist Richard Levinson über seine einschlägigen Beobachtungen in New York. Ein Arbeiterführer liefert mir den Beweis, warum das in Amerika möglich ist. Vor dem Asyl spricht er einen noch nicht ganz gut gekleideten Mann an und fragt ihn, wie er hierher geraten ist. Ich habe nicht genug gespart, ich Schafskopf, erwidert der Obdachlose. An einer anderen Stelle, in der Bowery, macht mein Begleiter eine neue Probe aufs Exempel. Er wird nun etwas deutlicher. Ein schlechtes Land, sagt er zu einem der Frierenden. Nein, ein gutes Land, aber eine schlechte Zeit, lautet die Antwort. Solange selbst die Arbeitslosen so denken, brauchen sich die Herren Amerikas trotz der Krise keine ernsten Sorgen zu machen. Dieses Fundament der amerikanischen Weltanschauung ist durch die Krisennot bisher nicht erschüttert. Hunger ist Privatsache. Daraus, dass man auf der Schattenseite der Wirtschaft steht, darf man keine politischen Ansprüche herleiten. Die Not muss, wie der Reichtum, als individuelles Schicksal empfunden werden und gewahrt bleiben. Thank you. Das bedeutet keineswegs, dass es in den USA überhaupt kein Aufbegehren gegen die Krise gab. Aber dieses Aufbegehren hatte keine oder nur eine geringe ideologische Dimension, so militant die meistens spontanen Aktionen auch aussehen mochten. Udo Sauter schreibt hierzu: Protestmärsche der Farmer, Hungerdemonstrationen in den Städten, Plünderungen und Straßenkämpfe mit der Polizei gehörten seit 1931 zum täglichen Leben. In Chicago erschoss die Polizei 1932 drei Demonstranten. In Dearborn bei Detroit tötete sie unter Einsatz von Maschinengewehren 4 Menschen und verwundete 50. Aber es war erstaunlich, wie wenig es den Linksparteien gelang, die unzufriedenen Massen zu organisieren. Schon seit dem 19. Jahrhundert hatten Arbeitskämpfe in den USA nicht selten gewaltsame Formen angenommen. Aber solche Konflikte, oft beiderseits mit Schusswaffen ausgetragen, standen eher in der Tradition von Pioniersitten und Selbstjustiz. Sie blieben punktuell und ohne nachhaltigen politisch-organisatorischen Niederschlag, der die kapitalistische Individualisierung konterkariert hätte. Man konnte sich an Hungermärschen beteiligen und trotzdem die Krise ideologisch als Privatsache oder wenigstens als eine gemeinsame Naturkatastrophe betrachten, die keineswegs nach einer grundsätzlichen Änderung der Produktions- und Lebensweise verlangte. Diese affirmative Auffassung einigte die verschiedenen Funktionsebenen der Gesellschaftsmaschine in einem schon vor dem Fordismus historisch eingeübten egalitären Bewusstsein. Europa dagegen gab es nicht nur eine tief verwurzelte ständische und patriarchale, längst anachronistische Tradition der Herrschenden, sondern auch die dumpfe Erinnerung an die niederkartätschten alten Sozialrevolten gegen die abstrakte Arbeit. Aus dieser Geschichte war jenes tiefe Misstrauen der kapitalistischen Eliten gegen das eigene Menschenmaterial zurückgeblieben, das ja schon Bismarck zur völligen Fehleinschätzung der Sozialdemokratie veranlasst hatte. Thank you. Das war auch der Grund, warum in Europa, selbst in England und Frankreich, die staatsbürgerlichen Rechte für die Arbeitermassen den liberalen und liberal-konservativen Regimes nur mühsam abgerungen werden konnten. Abgeschlossen wurde dieser Prozess ja erst nach 1918. In dieser ganzen Zeit hatte sich daher die Arbeiterbewegung als eine Art kapitalistische Parallelgesellschaft oder als Lager quasi außerhalb der Stadtmauern formiert, obwohl sie ja selber nichts anderes mehr als die abstrakte Arbeit wollte. So gab es also seit dem späten 19. Jahrhundert nicht ein individuelles Verhältnis auf verschiedenen Funktionsebenen zur Gesellschaftsmaschine, das nun fordistisch transformiert werden konnte, sondern stattdessen eine zur Eskalation tendierende Wechselwirkung von offiziellem Kapitalismus und einer zwar domestizierten, aber dennoch separat organisierten Arbeiterbewegung. Einerseits neigten in dieser Konstellation die offiziellen Eliten dazu, in jeder Krise Panikgefühle zu entwickeln und zwecks vermeintlicher Gesellschaftsrettung mit brutalem Verbotsdruck noch gegen die harmlosesten staatstreuen Arbeitervereine vorzugehen, ja sogar vor Gemetzeln, Deportationen und Polizeigräulen aller Art nicht zurückzuschrecken. Das gab es im Einzelfall zwar auch in den USA, aber nicht als gesamtgesellschaftliches und vor allem nicht als politisch transformiertes Grundmuster. Andererseits wurde durch dieses Vorgehen die staatstreue Sozialdemokratie gewissermaßen wider Willen tatsächlich zum Alternativ-Leviathan gemacht, der zwar voll und ganz in kapitalistischen Kategorien befangen war, aber eben nicht herangelassen wurde. Durch den Weltkrieg war diese Konstellation erstmals aufgebrochen worden. Dennoch drohte in der Weltwirtschaftskrise die alte Panik wieder hochzusteigen. Und in der am meisten krisengeschüttelten deutschen Gesellschaft geschah das tatsächlich. Faschistische Diktaturen entstanden in dieser Zeit bekanntlich auch in Italien und Spanien. Ähnliche Regimes kamen in der osteuropäischen Peripherie ans Ruder. Die kapitalistische Gesellschaftsrettung von 1933 in Deutschland gewann ihre diktatorische Dynamik allerdings weniger durch die Existenz der im Großen und Ganzen bereits eingebundenen Sozialdemokratie, sondern vielmehr durch das Auftreten der konkurrierenden kommunistischen Partei KPD, die im Strudel des ökonomischen Zusammenbruchs den eigentlichen Gegenpol zu den Nazis zu bilden schien. In der geschichtsklitternden Selbstlegitimation der westlichen deutschen Nachkriegsdemokratie wurde daraus die Legende, die Weimarer Republik als erste deutsche Demokratie sei durch den Ansturm links- und rechtsradikaler Fanatiker schmählich gemeuchelt worden. Und nach der bedauerlichen Unterbrechung durch die Nazi-Diktatur habe die in den Westen integrierte Bundesrepublik an die friedlich-schiedliche Marktwirtschaftsdemokratie der Zwischenkriegszeit anknüpfen können. Diese offizielle Interpretation der Geschichte schlägt der Wahrheit ins Gesicht. Abgesehen davon, dass ein derart apologetisches Konstrukt natürlich die innere Identität von Demokratie und Diktatur im Übergang zur zweiten industriellen Revolution sowieso verfehlt, stimmt es nicht einmal immanent betrachtet. Denn die Nazi-Partei kam nicht nur auf dem legalen Weg demokratischer Wahlen und eines parlamentarischen Prozedere zur Macht, sondern dem Ermächtigungsgesetz stimmten sämtliche bürgerlichen Parteien zu, allen voran die Liberalen. Darunter auch der nach dem Krieg als liberaldemokratische intellektuelle und politische Repräsentationsfigur herausgestellte spätere Bundespräsident Theodor Heuss. Dies entsprach durchaus dem Willen aller bürgerlichen Schichten und einer Bevölkerungsmehrheit, die nicht Menschenrechte und vermeintliche Freiheiten für alle verteidigen wollten, sondern zwecks Gesellschaftsrettung vor der kommunistischen Gefahr massiv die braune Diktatur vorzogen. Gebracht. Es war nicht im Entferntesten so, dass die unschuldige erste deutsche Demokratie unter den bösartigen Schlägen von links und rechts zusammengebrochen wäre. Vielmehr waren es diese Demokratie, ihre tragenden Schichten, Eliten und politischen Repräsentanten selbst, die unter den Bedingungen einer katastrophalen kapitalistischen Krise ihr wahres diktatorisches Gesicht offen zeigten und die Demokratie von innen heraus ihrer eigenen Logik gemäß in die braune Diktatur verwandelten. Jene zerstörende Wucht und Berserkerwut, die Richard Löwenthal angesichts der rauchenden Trümmer dem Nationalsozialismus attestierte, waren die letzte Konsequenz dieser Demokratie selbst, ihre eigene innerste Natur. Von der Vorgehensweise her sah diese Diktatur in vieler Hinsicht den diversen Maßnahmen zur sogenannten Gesellschaftsrettung liberal-konservativer Regimes seit dem 18. Jahrhundert zum Verwechseln ähnlich. Verhaftung, Folterung und Tötung sogenannter innerer Feinde, Verbot der Gewerkschaften und so weiter. Ein Unterschied bestand allerdings darin, dass die Nazis, dem fordistischen Entwicklungshorizont entsprechend, selber als Arbeiterpartei auftraten und den führersozialistischen Arbeitsstaat des sogenannten schaffenden Kapitals verkündeten. Den Kommunisten tief verwurzelte Arbeitsreligion kann es also nicht gewesen sein, was sie zur Gefahr aller Gefahren stempelte. Für die Arbeit als höchsten aller Werte traten ausnahmslos alle Parteien und Strömungen ein. Die Kommunisten repräsentierten jedoch für das bürgerliche Bewusstsein inklusive Sozialdemokratie und seine Halluzinationen mehr und etwas anderes, als sie wirklich waren. Nämlich eben jenes dunkle und uneingelöste Moment sozialer Emanzipation, das in der Marx'schen Theorie verborgen ist und das an die Grundfesten der kapitalistischen Zumutungsgesellschaft rührt, auch wenn es im westlichen Kommunismus ebenso wie der Sowjetunion nur noch als Spurenelement oder eben in negativer, apologetisch abgewehrter Gestalt aufscheinen konnte. Viel zu schwach, um die Kraft für eine historische Wende gegen den Strom der Modernisierung aufzubringen. Aber es enthüllt den erbarmungslosen und fanatischen Furor im diktatorischen Moment des Kapitalismus, auch in seiner entwickeltsten demokratischen Form, dass selbst die schwache Ahnung, der bloße Hauch einer auch nur von fern denkbaren Selbstbestimmung der Produzenten gegen die vermeintlichen Naturgesetze der Gesellschaftsmaschine, einen derart monströsen Hassausbruch der gesamten, von Furcht geschüttelten bürgerlichen Krisengesellschaft in Deutschland auszulösen vermochte. Der gesamtbürgerliche Hass mündete aus diesem Zusammenhang heraus auch deswegen in den Blutstrom der Nazi-Diktatur, weil Deutschland das einzige westliche Land war, das in den gesellschaftlichen Erschütterungen nach dem Weltkrieg parallel zu Russland den Versuch erlebt hatte, Räte hervorzubringen und die Räteidee theoretisch wie praktisch aufzugreifen. Weder in Frankreich noch in England oder gar den USA war trotz aller Krisenerscheinungen ein auch nur entfernt ähnliches Experiment aufgetaucht. Ansonsten hätte auch in diesen Ländern die liberale Demokratie ihre wahre Fratze gezeigt. Die Räte standen freilich auch in keiner deutschen Tradition sozialer Bewegung, sondern sie wurden gerade von jenem völlig minoritären Flügel unter Rosa Luxemburg forciert, der schon vergeblich gegen den Krieg opponiert hatte und sowieso ein Fremdkörper in der deutschen Arbeiterbewegung geblieben war. Nur unter den Zusammenbruchsbedingungen unmittelbar nach dem verlorenen Weltkrieg konnte dieser revolutionäre Flügel vorübergehend eine gewisse Ausstrahlungskraft gewinnen. Natürlich wurde dieser Versuch sehr schnell von Sozialdemokratie und Gewerkschaften, ähnlich wie unter anderen härteren Bedingungen in der Sowjetunion, wieder erstickt und in die fordistische Rationalisierungs- und Standortdebatte transformiert. Was übrig blieb in Gestalt der Betriebsräte als subalterne Hilfs-Sheriffs der betriebswirtschaftlichen Rationalität, war einigermaßen erbärmlich und ähnelt bis heute eher den Mitverwaltungsorganen der Nazi-Arbeitsfront als einer sozial-emanzipatorischen Institution. Aber schon das schwache Auftreten einer darüber hinausgehenden Räteidee, deren Konsequenzen gegen das System der abstrakten Arbeit selbst von der winzigen Minderheit der äußersten Linksradikalen nicht durchdacht waren, genügte dem Furor der schönen Maschine Kapitalismus und ihrer Repräsentanten bereits. Das für die kapitalistische Bewusstseinslage nachhaltige Schreckgespenst jener ultrakurzen Traumblüte der Räte unmittelbar nach 1918 und die in Europa beispiellose Gewalt der Weltwirtschaftskrise verschränkten sich in Deutschland zu einem spezifischen Komplex, um eine ebenso beispiellose Krisendiktatur aus dem faulen Schoß der kapitalistischen Demokratie zu gebären. Als der deutsche Kommunismus zum irrationalen Hassobjekt der gesamten bürgerlichen Gesellschaft und schließlich abgeschlachtet wurde, war er längst weit von jeder sozialemanzipatorischen Perspektive entfernt. Die KPD mutierte im Laufe der 20er Jahre, wie alle westlichen Kommunismen, zu einem bloßen Repräsentanzorgan der Sowjetunion ohne eigene theoretische und historische Substanz. Die Räteidee war nicht konsistent entwickelt und hätte in ihren Konsequenzen über das in der gegebenen Konstellation Denkbare hinausführen müssen. Als bloß abstrakte soziale Militanz auf dem Boden des warenproduzierenden Systems und seiner Arbeitsreligion aber, war dieser sogenannte Kommunismus im Westen überflüssig wie ein Kropf und konnte kaum mehr als ein fluktuierendes Sammelbecken von Deklassierten und Arbeitslosen abgeben, die andererseits gleichzeitig auch für die Nazi-Partei einen Teil der Massenbasis bildeten. Wo die kommunistische Partei in westlichen Ländern wie Frankreich und später Italien einen relativ größeren Einfluss erreichte, geschah dies nur deshalb, weil sie nach dem Schisma schon frühzeitig einen Teil der sozialdemokratischen Ideologeme und Aufgaben übernahm. Obwohl die Kommunisten dabei überall auch Momente des Nationalismus aufgriffen, galten sie doch bald nur noch als fünfte Kolonne Moskaus, wie es hieß, besonders in Deutschland. Das fachte den blinden Hass des kapitalistischen Bewusstseins nur noch mehr an. Bezog er sich doch nunmehr auf eine doppelte Repräsentanz des Fremden. Einmal auf den vagen, verlorenen Traum einer Emanzipation von der modernen Gesellschaftsmaschine überhaupt, zum anderen auf die importierte Ideologie eines konkurrierenden Systems der nachholenden Modernisierung an der unruhigen Peripherie. In einer vergleichbaren Konstellation des überdurchschnittlich zugespitzten inneren Widerspruchs hätte es wohl auch in jedem anderen westlichen Land, die USA eingeschlossen, irgendeine Diktatur der Gesellschaftsrettung gegeben. Wenn auch sicher nicht mit derselben ideologischen Legitimation wie bei den Nazis. Das kapitalistische Trauma der kurzzeitig aufgetauchten Räte, die unklar erfasste Konkurrenzmacht im Osten und der eigene ökonomische Zusammenbruch ließen die noch unsichere deutsche Bantam-Demokratie also von innen heraus zur braunen Diktatur mutieren, die den fordistischen Schub nachhaltiger und unter brutaler Ausschaltung aller störenden Momente durchzusetzen versprach. Die Sozialdemokratie war dabei keine Alternative, weil sie angesichts der schweren gesellschaftlichen Erschütterung und ihrer noch nicht gefestigten Einbindung als Subleviathan dem kapitalistischen Furor keine ausreichende Plattform bieten konnte. Andererseits war sie natürlich umso weiter davon entfernt, irgendein Bündnis mit dem soeben abgespaltenen feindlichen Bruder der kommunistischen Partei eingehen zu können, da sie weder mit der Repräsentanz der nachholenden Modernisierung im Osten irgendetwas anfangen konnte, noch mit dem negativen Potenzial der Arbeitslosenmassen. Ganz zu schweigen von der Räteidee, die sie ja selber massiv erstickt hatte. Umgekehrt gab es auch bei den inhaltlich, theoretisch und programmatisch längst demoralisierten Kommunisten nicht erst seit Stalins Terrorpolitik keinen Berührungspunkt mehr, der gesellschaftlich hätte greifen können. Und sei es auch nur, um die fordistische Umwälzung in einer weniger katastrophalen Weise auf den Weg zu bringen. Aber auch wenn sie nicht mehr die Hauptrolle spielen konnte, machte sich die Sozialdemokratie doch wenigstens um die Mutation der Demokratie zur Krisendiktatur verdient, in getreuer Fortsetzung ihrer nationalistischen Kriegspolitik. Dass diese Demokratie nicht irgendein sogenanntes besseres Deutschland repräsentierte, sondern selber den Terror im Leib trug, stand ihr von Anfang an ins Gesicht geschrieben. Die Bantam-demokratische Formierung der Massen hatte nicht nur in den Blut- und Schlammlöchern des Weltkriegs ihren Ursprung, sie war auch in ihrer offiziellen Nachkriegskonstitution auf Mord gegründet, und zwar direkt unter sozialdemokratischer Leitung. Die Leichen von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die stellvertretend für die Toten der Gesellschaftsrettung von 1918 stehen, waren gewissermaßen wie ein archaisches Menschenopfer in den Grundstein dieser Demokratie eingemauert. Und das war kein historischer Unfall, sondern legte den wahren Charakter der Demokratie offen. Besonders Rosa Luxemburg vereinte in ihrer Person alles, was das kapitalistische Bewusstsein im Allgemeinen und das Krisenbewusstsein im Besonderen bis aufs Blut hasste. Das Jüdische, das Ausländische, sie war Polin, das Weibliche in einer nicht einmal haustierhaft kuschenden Gestalt, sie war Theoretikerin, und den Linksradikalismus mit seiner vagen Erinnerung an die Zukunft einer undenkbaren Befreiung vom System der abstrakten Arbeit. Sicher war auch Rosa Luxemburg in den bürgerlichen Kategorien des Arbeiterbewegungsmarxismus befangen. Sie konnte natürlich nicht aus einer schon langen Geschichte der Domestizierung oppositionellen Denkens einfach herausspringen. Aber mit ihrer Theorie einer objektiven inneren Schranke des kapitalistischen Systems und der notwendigen Selbsttätigkeit der Massen kam sie doch von allen zeitgenössischen Denkpositionen am nächsten an die radikale Kritik der schönen Maschine mitsamt ihrer politischen Menschenverwaltung heran. Deshalb war es mit zwingender Konsequenz die erste Tat der Demokratie, wehrhaft, wie sie stets war und ist, dieser 49-jährigen Frau mit Gewehrkolben den Schädel zu zertrümmern. Bei Gefahr im Verzug muss eben manchmal etwas außerhalb des Rechtswegs durchgegriffen werden. Das ist keineswegs überzogene Polemik. Obwohl die Spartakusgruppe um Rosa Luxemburg keinerlei Massenbewegung repräsentierte, erschien schon allein ihr an die Grenzen des bürgerlichen Universums stoßendes Denken als ungeheure Gefahr und musste deshalb um jeden Preis ausgelöscht werden. So wurden einige hundert bewaffnete Arbeiter zum Spartakusaufstand stilisiert. Im Grunde genommen ging es darum, den zum Material degradierten Menschen von Anfang an zu zeigen, buchstäblich einzuhämmern, wo die unüberschreitbaren Grenzen des demokratischen Käfigs mit Blut gezogen waren. Der Sozialdemokrat Gustav Noske, Reichswehrminister der Neuen Republik, outete sich in diesem Sinne mit dem berühmt gewordenen Satz: Einer muss der Bluthund werden, ich scheue die Verantwortung nicht. Diese Mutation von verhausschweinten Funktionären zu Kampf- und Bluthunden des Kapitalismus war abzusehen. Die 1. Garde-Kavallerie-Schützendivision unter dem Befehl des Hauptmanns Waldemar Papst übernahm im Auftrag Noskes und der sozialdemokratisch geführten Regierung die Drecksarbeit. Als die Leichen zur Schau gestellt wurden, freute sich die ganze junge Demokratie. Es war gewissermaßen die Vorfreude auf die Häutung der Weimarer Demokratie zur Nazi-Diktatur. Die liberale und höchst intellektuelle Vossische Zeitung, Thomas Mann publizierte dort seine Essays, gab gut gelaunt kund, dass an den beiden terroristischen Führern eine Art Volksgericht vollstreckt worden ist. Der Vorwärts, das Zentralorgan der SPD, äußerte sich ebenfalls voller Genugtuung. Die Niederwerfung des Spartakusaufstandes bedeutet für unser Volk, ganz besonders auch für die Arbeiterklasse, einen Akt der Rettung, den zu vollbringen wir vor der Geschichte verpflichtet waren. Friedrich Ebert, ehemaliger Sattlergeselle und sozialdemokratische Führungsperson, der kurz nach dem Mord zum oberdemokratischen Reichspräsidenten gekürt wurde, äußerte dem Leipziger SPD-Funktionär Albert Konzowski gegenüber triumphierend: Albert, noch zwei solcher Siege wie die über Liebknecht und Luxemburg und wir haben gesiegt. Selbstverständlich wurden die Täter von der Anklage des Mordes freigesprochen. Hauptmann Pabst, dem ein langes und friedliches Leben beschieden war, rühmte sich noch in den 60er Jahren als unbescholtener Bürger der neuen Demokratie in verschiedenen Äußerungen seiner gesellschaftsrettenden Tat. Ich habe richten lassen. Es lag nicht nur im Interesse unseres Deutschlands, sondern der Sieg des Kommunismus in Deutschland hätte bereits 1919 das gesamte christliche Abendland zum Einsturz gebracht. Die Beendigung dieser Gefahr wog bestimmt wesentlich mehr als die Beseitigung von zwei politischen Verführern. Wir müssen uns endlich zu unserer Vergangenheit bekennen. Niemand braucht sich zu schämen für das, was er getan hat. Ich habe den Männern den Auftrag gegeben. Sie haben ihn ordnungsgemäß ausgeführt. Die Leute haben sich um Deutschland verdient gemacht. Nur einer von den Herrschaften hat richtig begriffen, was wir für unser deutsches Vaterland getan hatten. Noske. Er hat mir die Hand gedrückt. In demselben Geist, der bei ihrer Gründung Pate gestanden hatte, vollzog sich auch der innere Gestaltwandel der Demokratie zur Krisendiktatur. Auch diesmal versuchten Sozialdemokratie und Gewerkschaften bis zuletzt in der nationalen Loyalität aufzugehen. Als der 1. Mai 1933 von den siegreichen Nazis zum Tag der nationalen Arbeit erklärt und damit ironischerweise eine alte Forderung der Arbeiterbewegung erfüllt wurde, gaben die Gewerkschaften ein bereits in passendem Vokabular, das ja großenteils aus dem Weltkriegswortschatz der Sozialdemokratie selbst stammte, verfassten Aufruf zur Beteiligung heraus. Kollegen und Kolleginnen, wir begrüßen es, dass die Reichsregierung diesen unseren Tag zum gesetzlichen Feiertag der nationalen Arbeit, zum deutschen Volksfeiertag erklärt hat. Der deutsche Arbeiter soll am 1. Mai standesbewusst demonstrieren, soll ein vollberechtigtes Mitglied der deutschen Volksgemeinschaft werden. In herzlicher Kameradschaft mit euch allen unerschütterlich verbunden, senden wir euch zu diesem Tag unseren gesellschaftlichen Gruß. Berlin, 15. April 1933. Der Bundesvorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. Als der Tag herankam, trottete in Berlin fast die gesamte Arbeiterbewegung im Riesenaufmarsch der Nazi-Kolonnen mit, wie der linke Schriftsteller Franz Jung als Augenzeuge berichtete. Zum ersten Male in der Geschichte sollte auf dem Tempelhofer Feld eine Masse von 1,5 Millionen Menschen auf einem einzigen Platz versammelt werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte die ihm angeschlossenen freien Gewerkschaften angewiesen, sich geschlossen und in möglichst großer Zahl an dem Aufmarsch zu beteiligen. Das taktische Ziel mag gewesen sein, den neuen Machthabern den guten Willen zur Zusammenarbeit zu zeigen. Der Vorsitzende des ADGB, Genosse Leipart, hatte sich Hitler zur Verfügung gestellt. So sind an diesem Tage die sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiter, die gewerkschaftliche Elite der deutschen Arbeiterschaft, auf dem Tempelhofer Feld marschiert, eingestreut zwischen den SA- und SS-Standarten von Groß-Berlin, der Hitlerjugend, den Ortsgruppenführern, Blockwarten, dem Bund Deutscher Mädchen, dem nationalsozialistischen Reitersturm, dem NS-Kraftfahrerkorps, dem NS-Fliegerkorps und der NS-Frauenschaft sind marschiert, die Berufsgruppe Metall in etwa 20 Teilkolonnen, die Berufsgruppe Verkehr mit den Eisenbahnern, die Berufsgruppe Papier und Druck, chemische Industrie, Textil und so weiter. Gewerkschaftsvorsitzende Theodor Leipart hatte den Nazis schon die Gewerkschaftskasse angeboten. Am 2. Mai 1933 kam die SA und holte sie sich unaufgefordert. Die Gewerkschaftshäuser wurden besetzt, die Organisationen aufgelöst. Das hinderte die Sozialdemokratie nicht, sich im Parlament noch einmal der Nazi-Diktatur anzudienen. Hatte sie noch gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt, so begrüßte die Sozialdemokratische Reichstagsfraktion am 17. Mai 1933 die außenpolitische Erklärung Hitlers. Der SPD-Abgeordnete Wilhelm Högner erinnert sich später mit immer noch schwülstigen Worten: Jetzt kam die Abstimmung. Unsere Nachbarn zur Rechten, die katholischen Parteien, blickten voll Erwartung auf uns. Wir erhoben uns mit ihnen und stimmten der Erklärung des Deutschen Reichstags zu. Da brach ein Beifallssturm der anderen Abgeordneten los. Selbst unser unversöhnlicher Gegner, Adolf Hitler, schien einen Augenblick bewegt. Er erhob sich und klatschte uns Beifall zu. Dann fingen die deutschnationalen Abgeordneten das Deutschlandlied zu singen an. Die meisten in unseren Reihen sangen mit, manchen liefen die Tränen über die Wangen. Man sollte niemals vergessen, bei welchen Gelegenheiten die Sozialdemokratie immer wieder sentimental wird. Einen Monat später wurde auch die SPD verboten. Die Krisendiktatur der Nazis war so angelegt, dass sie im Zuge einer protofordistischen Gleichschaltung der Gesellschaft auf allen Ebenen keinerlei Pluralismus dulden konnte. Auch alle anderen Parteien, sozialen und kulturellen Organisationen wurden schließlich aufgelöst und durch einheitliche Subgebilde der Nazis ersetzt, deren Mitgliedschaft sich großenteils, manchmal durch Zwang, mehr aber noch freiwillig, aus den früher unabhängigen Organisationen rekrutierten. Das galt auch für die nationalsozialistische Deutsche Arbeitsfront, die an die Stelle der Gewerkschaften trat. Der innere Drang des Kapitalismus, mit aller Gewalt aus der Weltwirtschaftskrise herauszukommen und die fordistische Vollkapitalisierung durchzupeitschen, nahm unter den besonders verschärften deutschen Bedingungen die Form einer Krisen- und Gleichschaltungsdiktatur an, die in ihrer Eigendynamik nicht einmal mehr auf potenzielle sozialdemokratische Bluthunde zurückgreifen wollte. Das war der Sozialdemokratie nicht bewusst, die 1933 im Prinzip genauso reagierte, wie sie schon 1914 und 1918 regiert hatte und wie es ihrem Wesen als Abkömmling von Aufklärungsvernunft und Liberalismus entsprach. da die Position einer Emanzipation von dieser Geschichte und damit vom System der abstrakten Arbeit nicht real besetzt war, konnte es nur noch darum gehen, in welcher Form und von welchen Kräften Krisendiktatur und fordistische Zwangsmobilisierung durchgesetzt wurden. Es resultierte zwar nicht aus einer theoretisch überlegenen Position und adäquaten Analyse, sondern entsprang im Gegenteil bloß einem kurzsichtigen Konkurrenzhass zweier unreflektierter politischer Lager, das die Kommunisten in ihrer hölzernen Propaganda Nazis und Sozialdemokraten unmittelbar identisch setzten und den Propagandabegriff des Sozialfaschismus prägten. Aber ganz unabhängig vom verkürzten und mechanischen Denken seiner Urheber, in einem ihr Verständnis übersteigenden Sinne, enthielt diese Bezeichnung durchaus ein Wahrheitsmoment. Natürlich handelte es sich auf der politischen Erscheinungsebene bei Nazis und Sozialdemokraten nicht um identische Strömungen, und die Sozialdemokratie war auch nicht einfach eine Unterabteilung der Nazis. Aber betrachtet im Kontext einer Metamorphose des warenproduzierenden Systems zur fordistischen Stufe der abstrakten Arbeit, die in einer fundamentalen Krise mit anschließendem Staatsterrorismus kulminierte, waren Sozialdemokratie und Nationalsozialismus in demselben Sinne verwandt, wie es der US-Fordismus und die Sowjetunion waren. Die deutschen Kommunisten dagegen, nach der Ermordung von Rosa Luxemburg ohne eigenständiges Denken und historisch substanzlos, waren schon aus der Geschichte herausgefallen. Man muss sich nur einmal mit aller Schärfe bewusst machen, wie sich die Sozialdemokratie 1918-19 zur imaginären Bedrohung durch Rosa Luxemburg mit ihrer kleinen Gruppe und wie sie sich 1933 zur realen Bedrohung durch die Nazis verhielt, um den Charakter der Demokratie überhaupt zu begreifen. Es geht hier nicht um bloße Symbolik des nationalen Wahns und auch nicht allein um die Kräfteverhältnisse. Dieses Verhalten macht vielmehr deutlich, dass das innerste Wesen der Demokratie selber terroristisch ist, was sich in der Krise sofort manifest äußert. Immer wird im Zweifelsfall Rosa Luxemburg totgeschlagen und Noske oder Hitler demokratisch ermächtigt. Die sozialdemokratischen Ideenträger als historische Vorreiter und glühendste Verfechter der Demokratie lagen im Grunde genommen schon seit 1848 in vorauseilender nationaler Arbeits- und Staatsgläubigkeit vor Hitler auf dem Bauch, ganz abgesehen davon, dass sie ihm die nationalsozialistischen Stichworte geliefert hatten. Die Demokratie selber war der Schoß, aus dem das kroch. Ja, dies war Sachzwang FM. Sachzwang FM heute zum Thema Kapitalakkumulation aller Orten, das 20. Jahrhundert. Rocket for the poor, rocket for the black and the white. Rocket for the poor, rocket for the black and the white. Dabei wurden exemplarisch die ökonomische Krisengeschichte und die daraus verschiedentlich resultierenden politischen Regimes am Beispiel des amerikanischen Liberalismus, des sowjetischen nachholenden Realsozialismus, in Wirklichkeit Staatskapitalismus, und des deutschen Nationalsozialismus behandelt. Man könnte jetzt einwenden, die Spezifika der deutschen Ideologie, vor allem der virulente Antisemitismus im deutschen Nationalsozialismus, wären hier nicht erwähnt worden. Das ist richtig, dazu gibt es Spezialsendungen bei Sachzwang FM, beziehungsweise die gab es und die wird es auch weiterhin geben. Hier sollte allerdings die kapitalistische Totalität in verschiedenen weltumspannenden verschiedenen Regimes beleuchtet werden, die sich dann doch in dem Aspekt relativ gleich waren. Entnommen wurde der Text dem Schwarzbuch Kapitalismus von Robert Kurz. mit dem schönen Untertitel Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft. Das Schwarzbuch Kapitalismus ist 1999 beim Eichborn Verlag erschienen und wurde hier mit freundlicher Genehmigung zitiert. Das Kapitel, aus dem wir zitierten, hieß Der verlorene Traum und der kapitalistische Furor. Unschwer zu erkennen, dass sich die erste Hälfte dieses Satzes auf die Sowjetunion bezog und die zweite auf das deutsche System. Und dieses Kapitel ist eingebettet im Schwarzbuch Kapitalismus in das übergeordnete Kapitel Die Geschichte der zweiten industriellen Revolution. Namentlich den sogenannten Fordismus. Also das System der Massenproduktion und der Vermassung der Gesellschaft. Die Geburtsstunde der Demokratie sozusagen. Sachzwang FM verabschiedet sich in der Person von Dr. Indoktrinator und wünscht weitere schöne Stunden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sachzwang FM.